Auch unter den Irredentisten befanden sich zahllose Freimaurer, die von den Logen wie von den amtlichen Freimaurerzeitungen offenkundig unterstützt und gefördert wurden. Vergleiche zum Beispiel Revista della Massoniera Italiana, 1894, Seite 65. Dabei ist hervorzuheben, dass die ungarisch-österreichische Freimaurerei zum Großorient von Italien die allerbesten Beziehungen unterhielt, zu Bruder Kossuth, der in Turin eine Zufluchtsstätte gefunden hatte, förmliche Pilgerfahrten veranstaltete und den Hass der italienischen Maurer gegen das wilde Haus Habsburg nicht im Mindesten befremdlich fand. Ebenso wenig fand man es bedenklich oder anstößig, dass die italischen Logen mit Wissen und Genehmigung des Großorients Wilhelm Oberdank als Bekenner und Märtyrer feierten, jenen Triestiner, der bekanntlich ein Bombenattentat auf Kaiser Franz Josef I. versucht und seine Tat mit dem Tode gebüßt hatte. Derlei Erscheinungen können niemand verwundern, der Bruder Mazzinis Anschauungen über den Tyrannenmord kennt. Aus Rache töten, meint er, ist allerdings ein Verbrechen. Aber einen Tyrannen, den gar ausmachen, von dessen Tod das Wohl des Volkes abhängt, ist Kriegstat und Tugend. Damit steht durchaus im Einklange, dass Mazzini, wie er selbst eingesteht, einmal einem Verschworenen einen Dolch gab, der zu einem Anschlag auf den Verräter und Tyrannen König Karl Albert von Piemont dienen sollte. Das Attentat unterblieb nur deshalb, weil der in Aussicht genommene Mörder inzwischen anderen Sinnes geworden war. Nach diesem Eingeständnis wird es niemand mehr überraschen, dass Mazzini österreichische Soldaten 1853 durch seine Sendlinge in den Straßen Mailands erdolchen ließ, um einen Aufruhr hervorzurufen. Dass 1854 der Herzog von Parma ermordet wurde und die Richter, welche die Verschwörer verurteilt hatten, nach und nach eines gewaltsamen Todes starben. System de la Terreur. Für den Geist, der damals in den Logen und den italischen Geheimbünden überhaupt herrschte, ist es überaus bezeichnend, dass Bruder Crispi, der spätere italische Ministerpräsident Francesco Crispi, in seiner Jugend den bekannten Carbonaro Orsini persönlich behilflich war, Bomben zu fertigen, die den König Ferdinand II. Von Neapel in Stücke reißen sollten. Ja, noch mehr. Das mazzinistische Komitee, dessen Mitglied derselbe Bruder Crispi war, hatte damals den König Ferdinand II. Zum Tode verurteilt und in ganz Italien waren Flugblätter verbreitet worden, die den politischen Mord als erlaubt hinstellten. Eine Belohnung von 100.000 Dukaten wurde demjenigen versprochen, der den Tyrannen Ferdinand II. Aus dem Wege räumen würde. Der Soldat Agesilas Milano verübte daraufhin 1856 einen Mordanschlag, wurde jedoch ergriffen und hingerichtet. Als nun 4 Jahre später Bruder Garibaldi in Neapel einzog, verschaffte er der Mutter Milanos eine Pension aus Staatsmitteln und Bruder Francesco Crispi billigte Milanos Tat sogar in der italischen Kammer mit folgenden Worten: Diese kühne Tat wird kein Patriot Milano zum Vorwurfe machen. An derlei Vorfälle wurde anlässlich der Ermordung König Humberts II. In Monza 1900 von italischen Blättern wieder erinnert, ihre Richtigkeit steht daher außer Zweifel. Sie sind sehr bezeichnend für den Geist, der in Italien herrschte und vielleicht auch gegenwärtig noch dort herrscht. Man könnte einwenden, das sei doch nur die Anschauung eines Einzelnen. Die Gesamtheit der italischen Freimaurer habe damit nichts zu tun. Ja, man könnte auf den Brief des Großmeisters Ernesto Nathan verweisen, der die Meuchelmorde der Anarchisten anlässlich der Ermordung König Humberts ausdrücklich verurteilt hat. Aber derlei Erklärungen sind stets mit Vorsicht aufzunehmen. Wir haben es in Österreich vor ganz kurzer Zeit erlebt, dass ein politischer Mörder, der Hochgradmaurer Bruder Friedrich Adler, von seiner eigenen Partei zuerst als wahnsinnig hingestellt und seine Tat auf das Schärfste missbilligt wurde. Kaum 2 Jahre später hat dieselbe Partei den begnadigten Mörder mit stürmischem Jubel in ihren Parteivorstand berufen. Genug an dem. Mazzini und Garibaldi sind bis an ihr Lebensende Revolutionäre und Republikaner geblieben und die italischen Könige haben ihnen ihre Huldigung bezeugt. So hat zum Beispiel König Humbert für das Denkmal Mazzinis des erbittertsten Gegners seines Vaters 100.000 Lire gewidmet, Vergleich Neue Freie Presse, 31. Juli 1900. Ihr revolutionäres Programm wurde restlos von den italischen Freimaurern übernommen, die nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, um auch die letzten Forderungen desselben, die Abschaffung der Monarchie und des Adels, zu verwirklichen. Noch ein Wort über die Ermordung König Humberts II. Nach den Zeitungsberichten war der Mörder, Angelo Pressi, ein Anarchist. Aus dem Geständnis des Verbrechers ergibt sich jedoch, dass er einer Freimaurerloge in Paterson im Staat New Jersey angehörte. Er selbst war zwar niemals in Amerika, wurde aber von 2 Logenbrüdern zur Mordtat gedungen. Vergleiche die Geheimnisse der Weisen von Zion, Seite 62, Charlottenburg, Verlag auf Vorposten, 1919, 3. Auflage. Ob Luceni, der Mörder der Kaiserin Elisabeth von Österreich, Freimaurer war, muss vorläufig unentschieden bleiben. Allerdings ist es schwer einzusehen, warum der Anarchist Luceni sich gerade die österreichische Kaiserin, die niemandem etwas zuleide getan hatte, als Opfer ausersehen haben sollte. Die Lösung, dass die Weltfreimaurerei mit diesem Schlage den alten Kaiser Franz Josef I. treffen wollte, wäre näherliegend. Vielleicht weiß einer unserer Leser Bescheid.